haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Rentnergang. Erster Teil. Ich stieg aus dem Bus und schaute mich um. Die Gegend war düster und genauso die Gesichter der Passanten. Überall lag Unrat vor den Häusern. Ausgediente Fernseher, Küchengeräte und ein Sofa, das so stark durchgesessen war, dass sich in der Sitzmulde ein kleiner Teich mit Regenwasser angesammelt hatte. Meine neue Klientin zeigte auf ein Haus, dessen Verputz bröckelte. Im zweiten Stock wohnt meine Mutter. Seit über 30 Jahren. Und genauso lange wurde an dem Haus nichts mehr repariert. Die Miete ist bescheiden, aber der Geruch und der Dreck sind nicht zum Aushalten. Ich habe meiner Mutter bisher vergeblich geraten, sich einen Platz in einem Altersheim zu suchen. Und ich soll jetzt Ihre Mutter entführen und im nächstbesten Heim unterbringen? Sie sollen meine Mutter beschatten. Auch nicht schlecht. Ist Ihre Mutter gemeingefährlich? Sie haben sicherlich von der Rentnergang gehört. Ältere Menschen, die jüngere Menschen auf der Straße überfallen. Ich habe den Verdacht, dass meine Mutter zu dieser Gang gehört. Ist Ihre Mutter bewaffnet? Meine Mutter ist harmlos. Aber sie befindet sich manchmal in schlechter Gesellschaft. In diesem Haus leben andere Rentner, die nicht so harmlos sind wie meine Mutter. Und ich soll jetzt Tag und Nacht Ihre Mutter beschatten? Vielleicht genügt es, wenn Sie mit ihr reden. Ich möchte nicht, dass meine Mutter verhaftet wird. Ich bin Lehrerin und meine Schüler würden jeden Respekt vor mir verlieren, wenn in der Schule herumerzählt wird, dass meine Mutter eine Kriminelle ist. Gibt es konkrete Anhaltspunkte? Hat Ihre Mutter Andeutungen gemacht? Meine Mutter geht seit einigen Wochen regelmäßig ins Café Stober. Dort kostet der Kaffee ein Vermögen. Sie muss zu Geld gekommen sein. Frau Binder erzählte mir, dass ihre Mutter so wenig Rente bekam, dass sie sie zeitweise finanziell unterstützen musste. Seit 2 Monaten wollte die Mutter kein Geld mehr von der Tochter. Ich ging morsche Treppen hoch und landete vor der Tür von Frau Muckli. Was verkaufen Sie? Meine Seele und alles, was sich zu Geld machen lässt. Ja, das kann ich gut verstehen. In Ihrem Alter hat man noch Pläne. Mich würde interessieren, wie alte Menschen heute über die Runden kommen. Ich schreibe vielleicht einen Artikel darüber. Die Zeitungen zahlen für jeden Mist, den man ihnen anbietet. Ich kann leider nicht schreiben. Sonst hätte ich es gemacht wie diese Barbara Cartland. Mit den Träumen anderer reich zu werden, muss wunderschön sein. Im Haus wohnt übrigens eine Studentin, die ebenfalls über alte Menschen schreibt. Mich hat sie schon 2-mal interviewt. Vielleicht sollten wir unser Gespräch in der Wohnung fortsetzen. Fremde Menschen lasse ich nicht in die Wohnung. Man hört ja so allerhand. Sie verwickeln einen in Gespräche und schon ist man sein Erspartes los. Sie haben Erspartes. Das geht Sie nichts an. Ich habe gehört, dass die Polizei die Rentnergang hier in der Gegend vermutet. Das kann schon sein. Was halten Sie von kriminellen Rentnern? Was halten Sie von einem Sozialstaat, in dem alte Menschen unter dem Existenzminimum leben? Heute würde ich die Sozialisten wählen, aber es gibt heute keine Sozialisten mehr. Die Politiker sind alle gleich, tragen teure Anzüge und ziehen uns alte Menschen über den Tisch. Sie redete sich in Rage und zählte alle Politiker auf, denen sie in ihrem Leben schon persönlich begegnet war. Es waren eine ganze Menge, aber von keinem hielt sie etwas. Schließlich verabschiedete ich mich und ging die morschen Treppenstufen nach unten. Vor einer Wohnungstüre im Parterre stand eine junge Frau, die sogleich meine Hormone tanzen ließ. Ich bin Gemeindeschwester. Alle nennen mich Adriana. Ich besuche alte Menschen, mache Besorgungen und schaue, dass die Wohnungen durchgelüftet werden. Das ist sicherlich hochinteressant. Und was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich bin Kickboxerin. Oh, und wie viele Männer haben Sie schon ins Jenseits gekickt? An den Verletzungen gestorben ist erst einer. Ach. Aber das war nicht absichtlich. Absichtlich habe ich ein paar Knochen gebrochen. Manchmal werden alte Männer zudringlich. Sie lesen Schundhefte, in denen Krankenschwestern ganz scharf sind auf Rentner. Und auf was sind Krankenschwestern im richtigen Leben scharf? Ich mag Männer, die kochen können. Vielleicht sollte ich einen Kochkurs belegen. Kochen ist eine Herzensangelegenheit. Das kann man nicht einfach in einem Kurs lernen. So, wenn der alte Wicker nicht endlich aufmacht, trete ich die Tür ein. So rabiat, mitten am Tag? Der alte Wicker hat es immer wieder bei mir versucht. Hat mir sogar Geld geboten. Ich habe ihm vor 3 Jahren eine Rippe gebrochen. Seither ist er ganz nett. Kein Wunder, öffnet er die Tür nicht. Wahrscheinlich fürchtet er um sein Leben, wenn er sie klingeln hört. Ach was, ich verteidige mich nur. Wer mir nicht zu nahe kommt, hat nichts zu befürchten. Ich lächelte und versuchte, ihr nicht zu nahe zu kommen, als ich die Türklinke drückte. Alte Menschen schließen entweder immer oder nie ab. Herr Wicker schien immer abzuschließen. 5 Minuten später standen wir dennoch in seiner Wohnung. Das Schloss hatte der Gemeindeschwester nicht lange standgehalten. Es wird oft angebrochen in der Gegend. Da stört sich keine Versicherung an einer demolierten Tür. Herr Wicker, sind Sie da? Vielleicht hat er sich auf der Toilette eingeschlossen. Oder er liegt mit Muskelschmerzen im Bett, weil er heimlich Kickboxen geübt hat. Herr Wicker ist manchmal ein wenig müde. Es ist schon vorgekommen, dass er auf der Toilette sitzend eingeschlafen ist. Wenn Sie diese Tür auch wieder aufbrechen, werde ich das der Versicherung melden. Sie sind ja ein richtiger Spießer. Die Tür ist nicht abgeschlossen und Wicker ist nicht auf der Toilette. Riechen Sie nichts? Es riecht nach Vogelkacke. Und nach Verwesung. Der Vogel lebt noch. Also ist Herr Wicker tot. Ich werde mich ein wenig in der Wohnung umsehen. Wozu das? Der Geruch kommt aus dem Wohnzimmer. Alte Menschen haben überall Geld versteckt. Gemeindeschwestern sind lausig bezahlt. Wir können halbe-halbe machen. Ich schätze, ein paar Tausend müssten zu finden sein. Tatsächlich begann sie, Schubladen und Dosen zu öffnen. Ich schaute mich derweil im Wohnzimmer um. Der alte Herr Wicker lag mit zertrümmertem Schädel neben einem Ohrensessel. Die Gemeindeschwester suchte überall nach Geld, fand aber keines. Ich rief die Polizei an und die Gemeindeschwester fluchte. Die Gemeindeschwester steckte die 100 Franken, die sie gefunden hatte, in ihre Handtasche und wartete brav auf das Eintreffen der Polizei. Üble Sache, Maloney. Wir haben es hier mit einem sogenannten geschlossene Türmord zu tun. Der Täter hat einen Schlüssel. Oder der Ermordete schloss die Tür ab, ehe er starb. Am Brett im Flur hängt ein Schlüssel. Normalerweise gehören 3 Schlüssel zu einer Wohnung. Es gibt demnach 2 Tatverdächtige. Es muss Herr Wicker gewesen sein. Ein Selbstmord kann zwar nicht ausgeschlossen werden, ist aber relativ unwahrscheinlich, da der Tod durch einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf verursacht wurde. Herr Wicker hat einen Sohn. Er heißt auch Wicker. Das klingt vernünftig. Ein Sohn, der wie sein Vater heißt. Vielleicht ist das ein Tatmotiv. Was meinen Sie, Maloney? Der Sohn müsste ein Volltrottel sein, wenn er die Wohnungstüre abgeschlossen hat. Man würde ihn sofort verdächtigen. Ich habe ein Buch gelesen, Maloney. Es gibt Menschen, die halten sich für besonders klug, können aber nur 2 Schritte vorausdenken. Das ist wie beim Schach. Tödlich, Maloney. Ein guter Schachspieler muss 1 Dutzend Züge vorausdenken, nicht nur 2. Der Sohn dachte sich vermutlich, dass er unverdächtig wirkt, wenn er sich verdächtig macht, weil alle denken, so blöd kann er gar nicht sein. Es muss doch Spuren geben. Heute hinterlassen die Mörder alle Spuren. Wir werden das überprüfen. Wenn der Täter aber jemand war, der regelmäßig in der Wohnung ein- und ausging, dann wird es schwierig, ihm etwas nachzuweisen. Herr Wickers Sohn schaute nur alle paar Wochen vorbei. Herr Wickers Sohn lebte in einem schönen Reihenhaus in einer komfortablen und teuer eingerichteten Wohnung. Er drehte eifrig an seinem Schnurrbart, während ich meinen Blick über ein Bücherregal gleiten ließ. Mein Vater war 80. Da muss man jederzeit mit so etwas rechnen. Mit einem Mord? Mit dem Tod. Wenn ich bei meinem Vater war, da dachte ich manchmal, der Tod sitzt auf dem Sofa und grinst uns beide an. Haben Sie Ihren Vater deshalb nur selten besucht? Mein Vater wurde mit den Jahren immer eigensinniger, stur und voller Vorurteile. Er hat es zum Beispiel nie akzeptieren können, dass ich eine Frau aus dem Osten heiratete. Die Ehe ist übrigens in die Brüche gegangen. Dafür geht es meinem Geschäft ausgezeichnet. So gut, dass Sie Ihrem Vater eine bessere Wohnung hätten finanzieren können. Er wollte nicht raus. Ich sagte schon, er war stur. Und er war ein Angeber. Es würde mich nicht wundern, wenn er überfallen worden wäre. Er hat manchmal herumerzählt, dass er in seiner Wohnung ein Vermögen aufbewahrt. Dabei war er bettelarm. Hat er sich in den vergangenen Tagen ungewöhnlich benommen? Rief er an. Ich habe ihm auf seinen Wunsch einen Fotoapparat geschenkt. Und ich habe ihm Filme gegeben und auch die Entwicklungskosten übernommen. Er hat geknipst wie ein Verrückter. Was hat Ihr Vater geknipst? Na alles und nichts. Ich habe nie verstanden, welche Motive ihm zusagten. Hatte außer Ihnen noch jemand einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Das habe ich bereits der Polizei gesagt. Es fehlt ein Schlüssel. Ich weiß nicht, wem er den gegeben hat. Vielleicht wurde er gestohlen. Diese Gemeindeschwester hat mir übrigens nie einen besonders seriösen Eindruck gemacht. Finden Sie nicht auch, dass sie sehr aufreizend aussieht? Auf seiner Stirn bildeten sich kleine Schweißtropfen, die er mit dem Ärmel seiner Jacke wegtupfte. Meine Klientin kümmerte sich um ihre Mutter und ich kümmerte mich um mein Honorar. Meine Mutter hat mir glaubhaft versichert, dass sie nicht zu dieser Rentnergang gehört. Ich ziehe deshalb meinen Auftrag zurück. So einfach geht das nicht. Hunger und Krankheit warten auf mich, wenn ich kein Honorar von ihnen kriege. Entbehrungen machen stark. Die jungen Leute sind alle verwöhnt. Sehen Sie sich meine Tochter an. Kann sich den ganzen Tag Gedanken machen und findet deshalb nie den richtigen Mann. Die Not kennt keine Alternative. Heute ist alles anders, Mutter. Moderner, humaner. Auch die Altersheime. Jetzt fang nicht wieder davon an. Solange ich mich bewegen kann, gehe ich nicht ins Heim. Du siehst ja, was mit alten, einsamen Menschen geschehen kann. Es ist ihm ganz recht geschehen. Wicker hat im Treppenhaus nie gegrüßt. Und er hat streng gerochen. Solche Menschen provozieren ihr Schicksal. Wissen Sie, ob jemand im Haus einen Schlüssel zu Wiggers Wohnung hat? Mir ist es egal, wer einen Schlüssel hat. Meine Tochter hat keinen Schlüssel zu meiner Wohnung. Ich möchte das nicht. Die Tochter reagierte beleidigt und die Mutter lief zu Hochform auf. Ich ging und besuchte die Studentin im dritten Stock. Sie hieß Demut und in ihrer schäbigen kleinen Wohnung roch es nach Fischstäbchen. Ich bin süchtig nach diesen Dingern. Glücklicherweise setzt es bei mir noch nicht an. Oder finden Sie, dass ich zu dick bin? Soweit ich das beurteilen kann, sehen Sie ausgesprochen wohlproportioniert aus. Ein schönes Wort. Ich mag solche altmodischen Dinge. Heute ist alles nur noch geil und konkret. Früher war man noch wohlproportioniert. Sie scheinen den Mord im Haus ausgesprochen locker zu verkraften. Im Gegenteil. Ich habe mich erkundigt, was eine einbruchsichere Türe kostet. Leider liegt das jenseits meiner Möglichkeiten. Wenn man jung und arm ist, dann lebt man riskant. Finden Sie nicht? Herr Wigger war nicht mehr der Jüngste. Das stimmt. Er hatte viel von dem, was ich Altersdenken nenne. Im Alter beginnen sich die Menschen unnötig zu fürchten. Vor Flugzeugabstürzen, Verbrechen, Naturkatastrophen. Ich studiere soziales Verhalten im Alter. Sehr interessant. Sie beobachten auch Frau Muggli. Frau Muggli ist hochinteressant. Sie zeigt alle Anzeichen einer Frau, die sich verliebt hat. Frau Muggli hat sich verliebt? Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß nur noch nicht, in wen. Herr Wicker kann es nicht gewesen sein. Frau Muggli trauert nämlich nicht um ihn. Wicker war ein Einzelgänger. Der gerne fotografierte. Tatsächlich? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Etwas in ihrer Stimme verriet mir, dass sie log. Vielleicht war es aber auch nur mein Magen, der knurrte und mich verwirrte. Ich hatte keine Lust auf Fischstäbchen und genehmigte mir unterwegs eine fettige Bratwurst. Derart gestärkt ging ich ins Polizeipräsidium. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Seit ein paar Tagen erhalten wir Hinweise darauf, dass die Rentnergang Kinder überfällt. Nehmen Sie den Kleinen das Taschengeld weg. Viel schlimmer, Maloney. Sie nehmen den Kindern die Pokémon-Bilder weg. Ganze Sammlungen. Verzweifelte Eltern blockieren alle unsere Leitungen. Und was machen die Rentner mit den bunten Bildern? Sie bieten sie auf dem Internet zum Kauf an. Gibt es Beschreibungen der alten Täter? Ein Mann und eine Frau, Maloney. Das ist klar. Alles andere ist unklar. Kinder können sich heute nichts mehr merken. Sie verwechseln das Leben mit albernen Pokémon-Bildchen. Weshalb sammelt niemand Bilder mit Polizisten darauf? Das wäre doch etwas für unsere Kinder. Finden Sie nicht, Maloney? Ich schaute mir die Beschreibungen an, welche die Kinder von den Tätern zu Protokoll gegeben hatten. Einige passten ganz gut zu Frau Muggli, andere überhaupt nicht. Die Bratwurst lag unverdaut in meinem Magen und verlangte nach einem Whisky. Diesmal durfte es ein irischer sein. Meine Klientin wollte mich unbedingt sprechen und wir verabredeten uns auf einem Schiff. Nach einem mäßig schmackhaften Mittagessen gesellte sich Herr Wigger zu uns. Wir gingen an Deck. Auf einem Schiff habe ich immer das Gefühl, in den Ferien zu sein. Ich war schon seit Jahren nicht mehr in den Ferien. Kann mir keine Ferien leisten. Ich kann mir keine Schiffsausflüge leisten. Ich habe in einer Stunde einen wichtigen Termin. Was also wollen Sie von mir, Maloney? Ich will gar nichts. Nicht einmal eine Spesenabrechnung. Ich wollte, dass wir uns hier treffen. Und wozu? Weil Ihr Vater vermutlich auch Mitglied der Rennabwehr war. Das ist absurd. Ich habe Sie gestern Abend angerufen und da erzählten Sie, dass Sie in der Wohnung Ihres Vaters Pokémon-Bilder gefunden haben. Sind das diese albernen Comic-Bildchen? Die Kinder sind verrückt danach. Ich fand ein Päckchen, aber nicht mehr. Die Rentner-Gang überfällt seit neuestem Kinder und zwingt diese, ihre Pokémon-Bilder rauszurücken. Diese Rentner sind nicht mehr richtig im Kopf. Die würden gescheiter ihre Rente an der Börse investieren, anstatt idiotische Überfälle zu machen. Wenn Ihr Vater auch zur Rentner-Gang gehörte, dann könnte sein Tod etwas damit zu tun haben. Sie vermuten, dass Ihre Mutter Henviger umgebracht hat. Oh, um Himmels Willen, nein. Meine Mutter würde so etwas nie tun. Mein Vater war ein Einzelgänger. Er hätte sich nie einer Gruppe angeschlossen. Auch nicht, um zu Geld zu kommen. Er drängte darauf, das Gespräch zu beenden. Das Schiff legte an einem Landungssteg weit ab der Stadt an. Das kümmerte Henviger wenig. Er ließ einen Chauffeur kommen. 3 Stunden später stand ich vor dem Haus, in dem die Gemeindeschwester wohnte. Sie empfing mich in ihrer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Wenn ich nicht ab und zu einen Zustupf erhalte, komme ich nicht über die Runden. Und wenn Sie nicht ab und zu einen Zustupf erhalten, dann helfen Sie selber nach. Die alten Leute wissen manchmal gar nicht mehr, was alles in ihrer Wohnung herumliegt. Zum Beispiel Pokémon-Bilder. Ich habe nur ein paar mitgenommen. Es gibt Schüler, die für bestimmte Bilder viel Geld bezahlen. Alle handeln damit, auch Herr Kurmann. Wer ist Herr Kurmann? Er wohnt auch im Haus, in dem Vicker wohnte. Ich habe gesehen, wie er auf Schulhöfen Kindern Pokémon-Bilder verkaufte. Zuerst überfällt er die Kinder und dann verkauft er die Bilder wieder an die Kinder zurück. Ich weiß nicht, ob Herr Kurmann die Kinder überfällt. Auf alle Fälle handelt er mit Pokémon-Bildern. Genauso wie Herr Vicker. Ach was, der handelt nicht damit. Sein Sohn hat bei ihm ein Päckchen mit Bildern gefunden. Das kann gut sein. Die habe ich in der Aufregung in der Wohnung liegen gelassen. Sie handeln auch mit den Bildern. Früher habe ich mit Uhren gehandelt. Alte Uhren. Alte Leute haben manchmal Uhren in der Wohnung, die einen hohen Liebhaberwert haben. Sie erzählte mir, wie sie den alten Leuten Uhren und anderes stahl, um sich damit kleine Wünsche zu erfüllen. Und sie erzählte mir von einer großen Liebesgeschichte, in der Herr Kurmann eine Hauptrolle spielte. Am nächsten Morgen besuchte ich den verliebten Greis und stieß auf ein glückliches Paar. Es fehlen nur noch 2000 Franken, dann können wir uns in Marokko ein Haus kaufen. In Marokko ist es wunderschön. Ich war vor vielen Jahren einmal da. Sie sind die berüchtigte Rentner-Gang. Ihre Tochter hatte also doch recht. Ich war es, die Idee mit den Überfällen auf die Kinder hatte. Das ist sicherer. Ja, sehen Sie, wir wollten nicht, dass bei den Überfällen jemand verletzt wird. Bei Erwachsenen muss man immer damit rechnen, dass sie Helden spielen oder bewaffnet sind. Das hätte katastrophale Folgen haben können. Die Kinder sind nicht bewaffnet und sie lassen sich leicht einschüchtern. Für die Kinder ist das eine Lehre fürs Leben. Sie lernen, dass man alles verlieren kann, von einem Tag auf den anderen, ohne dass dabei die Welt untergeht. Die Kinder sind verwöhnt. Es ist unglaublich, wie viel Geld schon 8-Jährige mit sich herumtragen. Wir werden jetzt aber damit aufhören. Die 2000 können wir uns zusammensparen. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass man sich nur von Licht ernähren kann. Wir werden das ausprobieren und das gesparte Geld in das Haus in Marokko investieren. Im Gefängnis können Sie noch viel mehr Geld sparen. Kost und Logis sind gratis. Wir sind beide nicht vorbestraft. Wir haben bei den Überfällen keine Waffen verwendet. Ich habe mich erkundigt. Wir kämen beide mit bedingten Gefängnisstrafen davon. Für den Mord an Herrn Vicker gibt es keine bedingte Gefängnisstrafe. Damit haben wir nichts zu tun. Vicker war uns nicht sehr sympathisch, aber er stand uns auch nicht im Weg. Herr Vicker hat gerne fotografiert. Vielleicht hat er einen ihrer Raubzüge fotografiert. Das ist Unsinn. Herr Vicker hatte ganz andere Motive im Suche. Er schlich sich mit dem Fotoapparat in die Nähe der Badeanstalt und fotografierte Mädchen und Frauen. Das stimmt. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Die beiden begannen wieder Zukunftspläne zu schmieden. Ich dachte an die Motive des alten Herrn Vicker und das damit zusammenhängende mögliche Tatmotiv. Sein Sohn war peinlich berührt, als ich ihn darauf ansprach. Ich wollte die Fotos vernichten. Die ganze Angelegenheit ist mehr als peinlich. Sie haben in der Wohnung Ihres Vaters Fotos nackter Frauen gefunden. Dutzende. Er hat es in einem Wandschrank unter einem doppelten Boden versteckt. Die Fotos, die er mir zum Entwickeln mitgab, hat er offenbar nur geknipst, um von seinem eigentlichen Hobby abzulenken. Kann ich mir die Fotos anschauen? Wenn es sein muss. Viele sind unscharf und verwackelt. Er muss sich dabei versteckt haben. Es hat aber auch ein paar Aufnahmen dabei, die in seiner Wohnung entstanden. Er fotografierte in seiner Wohnung nackte Frauen? Ganz offensichtlich. Er zeigte mir die Schnappschüsse und mir ging ein Licht auf. Die Fischstäbchen hatten der Studentin tatsächlich nicht zugesetzt. Ihr Körper war schlank und rank und es machte ihr augenscheinlich Spaß, vor der Kamera zu posieren. Er hat mich dafür bezahlt. Nicht viel, aber ich konnte das Geld gut gebrauchen. Gab er Ihnen noch einen Schlüssel zu seiner Wohnung? Ich dachte, ich könnte so den Verdacht auf seinen Sohn lenken. Aber das hat nicht geklappt. Oder wurde sein Sohn in Untersuchungshaft genommen? Er hatte kein Motiv für die Tat. Sie aber hatten eines. Ich vermute, Herr Wigger ist nach einer Fotosession zudringlich geworden. Er packte mich plötzlich. Er hatte getrunken. Er hielt mich fest, tat mir weh. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich hatte plötzlich diesen schweren Gegenstand in der Hand und schlug zu. Frau Demuth kam mit einer milden Strafe davon. Herr Kurmann und Frau Muggli konnten sich kein Haus in Marokko leisten, weil Herr Kurmann an einem schönen Herbstabend ihre gemeinsamen Ersparnisse in einem Spielcasino verspielte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Rentner-Gang, dritter und letzter Teil.